Warum ist Zucker ungesund? Zucker steckt in vielen Lebensmitteln. Zuerst denkst du sicher an Süßigkeiten. Aber das ist noch nicht alles. Auch in gesunden Lebensmitteln steckt Zucker. Zum Beispiel in Äpfeln oder Bananen. Gegen diese Lebensmittel sagt aber keiner etwas. Wenn Zucker aber auch in Obst ist, warum ist er dann schädlich? Es kommt auf die Menge an. Unser Körper braucht nur wenig Zucker, um gut zu funktionieren. In Obst und Gemüse ist die richtige Menge davon enthalten. Deswegen sind sie gesund. Das gilt für alle Lebensmittel, die du in der Natur findest. Süßigkeiten wachsen aber nicht in der Natur. Sie werden von Menschen gemacht. Deswegen enthalten sie meistens viel zu viel Zucker. Das schadet unserem Körper. Aber warum? Aus dem Zucker macht unser Körper Energie. Wir brauchen sie, um zu denken und um uns zu bewegen. Verbraucht der Körper sie nicht, speichert er sie für die Notzeiten. Darum werden wir dick, wenn wir zu viel Zucker essen. Das liegt daran, dass der Körper ihn auch aufnimmt, wenn er ihn eigentlich nicht mehr braucht. Er speichert ihn für später. Dafür hat er sich einen Trick überlegt. Er baut den Zucker um und bewahrt ihn auf. Es entsteht Fett. Wenn wir mal nichts zu essen bekommen, wird das Fett abgebaut. So kann dein Körper auch ohne Essen funktionieren. In der Vergangenheit war das praktisch. Die Menschen hatten nicht viel zu essen. Manchmal haben sie gar nichts gefunden. Der Körper nutzt dann das gespeicherte Fett. Heute ist das anders. Wir bekommen immer genug Nahrung. Das Fett wird nicht mehr abgebaut. Wir werden immer dicker. Das kann verschiedene Krankheiten verursachen. Auch für die Zähne ist zu viel Zucker nicht gut. Er kann Karies verursachen. Du solltest also immer genau wissen, wie viel Zucker du isst. Gegen ein bisschen Schokolade ist aber trotzdem nichts einzuwenden.